Hi, friends. Hallo, Freunde. The world is in a sad place, a sad state. Die Welt ist in einem traurigen Zustand. And the Bible says it's going to get worse. Die Bibel sagt, es wird noch schlimmer werden. And yet the Bible says it's going to get better. Gleichzeitig sagt die Bibel auch, es wird besser werden. How can that be? Wie kann das sein? Do you know, when you do a little bit of a research, what the Christian theologians believe. Wenn du recherchierst, was die christlichen Theologen sagen, glauben, you will find out that basically there are, I mean, basically there are two worldviews. Siehst du, es gibt zwei Weltanschauungen. It's getting bad. Es wird schlimmer. Darkness. Finsternis. The Antichrist. Der Antichrist. Then the great falling away, the great apostasy. Dann der große Abfall. Love will grow cold. Die Liebe wird erkalten. And then there's also another camp of Christians that believe this. Es gibt auch andere Christen, die Folgendes glauben. It's going to get better, better, better, better, and then it will climax in the kingdom of Jesus Christ on earth. Es wird immer besser werden und schließlich wird der Höhepunkt das Reich Jesu Christi auf Erden sein. So what does Reinhard believe? Woran glaubt Reinhard? Well, let's ask him. Wir fragen ihn. Reinhard, what do you believe? Reinhard, was glaubst du? I'll tell you. Ich sag's dir. There we go. Also, so, I believe that both are true. Ich glaube, beide Ansichten sind wahr. Wir gehen nicht in die Tiefe, das ist nicht der Sinn von YouTube-Videos. Es soll dich zum Nachdenken anregen, damit du selber nachforschst, studierst und deine Meinung bildest. In my understanding, there is enough Bible verses that show evidence that it's going to get worse and worse and worse. Nach meinem Verständnis gibt es genug Bibelverse, die Beweise dafür liefern, dass es immer schlimmer werden wird. Das haben wir gesehen. Aber in meinem Verständnis gibt es auch genug Bibelverse dafür, dass es immer besser werden wird. Wie kann ich glauben, dass beide Perspektiven klar in der Bibel dargelegt sind? Jesus hat mehrere Gleichnisse erzählt, die sogenannten Gleichnisse vom Königreich Gottes. Unter anderem siehst du das in Matthäus Kapitel 13. In Matthew 13, one of the parable, it's called the parable of the wheat and the tares. Eines der Gleichnisse in Matthäus 13 heißt das Gleichnis vom Unkraut und dem Weizen. So, a sower sows the good seed. Ein Sämann sät guten Samen. And then next day, the servants of the sower see that there is also tares. Am nächsten Tag sehen die Knechte des Sämanns, dass auch Unkraut wächst. So they want an explanation. Sie wollen eine Erklärung. Jesus gives a simple explanation. Jesus erklärt es ganz einfach. The field is the world. Das Feld ist die Welt. And the wheat is actually the sons of the kingdom. That's Daniel and me and you. Der Weizen steht für die Söhne des Königreichs, also für Daniel, mich und dich. So we have been planted into the world by Jesus himself. Wir sind von Jesus selbst in die Welt gepflanzt worden. And then Jesus explains that the enemy, the devil, dann erklärt Jesus, der Feind, der Teufel, he also has his seed. Auch er hat seinen Samen. They are the kingdoms, the children of the kingdom of darkness. Das sind die Kinder des Reiches der Finsternis. And Jesus does neither say, let's take the wheat out, so it's all going to be bad. Neither does it say, let's take the bad out, so it's all going to be good. Doch Jesus sagt weder, lasst uns den Weizen wegtun, dann wird alles schlecht. Noch sagt er, nehmt das Schlechte weg, dann wird alles gut. It's going to stay together until the end of the ages when the great harvest comes. Er sagt, es bleibt zusammen bis zum Ende der Zeitalter, bis zur großen Ernte. This is why I believe it's going to get worse, because the tares will continue to grow, but it's going to get better, because the wheat will also grow. Deshalb glaube ich, dass es schlimmer wird, weil das Unkraut wächst, aber es wird auch besser, weil der Weizen auch wächst. What is my hope for change of this world? Welche Hoffnung habe ich für die Veränderung in dieser Welt? It is not your favorite political party. That's not my hope. Es ist nicht deine Lieblingspartei, das ist nicht meine Hoffnung. My hope is also not in Christian politicians. Meine Hoffnung ruht auch nicht auf christlichen Politikern. Because my hope is not in politics. Meine Hoffnung liegt nicht in der Politik. My hope is in nothing else. Meine Hoffnung ruht auf nichts anderem but in people like you. Als auf Menschen wie dich. The shocking thing to many people is this. Viele Menschen sind schockiert von folgender Tatsache. That I, Reinhard, do not believe the hope for this miserable dark world is called Jesus. Dass ich, Reinhard, nicht glaube, dass die Hoffnung für diese elende Welt Jesus heißt. I'll tell you why. Ich sage dir warum. Because the only way Jesus can act is through a body, and it's the body that's the hope, not the separated Jesus. Weil der einzige Weg, wie Jesus handeln kann, ein Leib ist. Ein Leib ist die Hoffnung, nicht der abgesonderte, abgetrennte Jesus. Here is what frustrates people. Die Menschen frustriert Folgendes. People say, if the hope is in the body, is in the church, oh my goodness, what hope there is, look how messed up the church is. Die Leute sagen, wenn die Hoffnung auf dem Leib liegt, auf der Gemeinde, du meine Güte, was für eine Hoffnung gibt es denn? Schau mal, wie sehr die Gemeinde im Eimer ist. You know, people who believe what I believe, Menschen, die glauben, was ich glaube, that in the children of God is the hope, dass die Hoffnung die Kinder Gottes sind, they now lost that hope once we walked through the pandemic. Haben diese Hoffnung verloren, als wir durch die Pandemie gegangen sind. Because in the pandemic, the Christians are supposed to be hope, we're all fighting one another. Denn während der Pandemie bekämpften sich die Christen, die eigentlich Hoffnung hätten sein sollen. Aber schau, here is my hope. Das ist meine Hoffnung. It was John Wesley, I believe, who said something like this. Ich glaube, es war John Wesley, der etwas Ähnliches sagte. Give me 100 men. Gebt mir 100 Männer, who hate nothing more than sin, die nichts mehr hassen als die Sünde, and who love nothing more than God, und die nichts mehr lieben als Gott. And I will change the world. Und ich werde die Welt verändern. My hope is not in billions of Christians making a change. No. Meine Hoffnung ist nicht, dass Milliarden von Christen eine Veränderung schaffen. Nein. Jesus, 3.5 years of doing signs, wonders and miracles, only had 120 that were the hope to change the world. Jesus tat 3.5 Jahre lang Zeichen und Wunder und hatte nur 120 Jünger. Sie waren die Hoffnung, die Welt zu verändern. The mustard seed was the smallest seed, Jesus said, and it will grow into the biggest. Das Senfkorn war das kleinste, sagte Jesus, und wird sich zum größten entwickeln. So I don't believe the hope to change this world is in the quantity of Christians, but in the quality of Christians. Ich glaube, die Hoffnung, diese Welt zu verändern, liegt nicht in der Quantität, sondern in der Qualität der Christen. So I did some research. Ich habe recherchiert. Major world-impacting and world-changing movements started with a very, very small minority. Große, weltbewegende und weltverändernde Bewegungen begannen mit einer sehr kleinen Minderheit. 120 people in the upper room turned the then-known world upside down. 120 Menschen im Obergemach stellten die damals bekannte Welt auf den Kopf. Communism and socialism did not start with a huge movement. Kommunismus und Sozialismus begannen nicht mit einer großen Bewegung. Some research. Recherchiere mal. The Nazis did not start with million people overnight going on the street. Die Nazis begannen nicht mit einer Million Menschen, die über Nacht auf die Straße gingen. If you do a little research, what has brought transformation and change and impacted the world, it usually started with a small group of committed and surrendered people. Wenn du ein wenig recherchierst, was die Welt veränderte und beeinflusste, begann in der Regel mit einer kleinen Gruppe engagierter und hingegebener Menschen. So here's my hope. Hier ist meine Hoffnung. That God himself will find a handful of people. Gott selbst wird eine Handvoll Menschen finden, who hate nothing more than sin, die nichts mehr hassen als die Sünde, who hate to live a life of selfishness and self-focused and self-absorbed. Die es hassen, ein egoistisches, egozentrisches und selbstverliebtes Leben zu führen. Love Jesus so radically that they're willing to lay down their lives for him. Die Jesus so radikal lieben, dass sie bereit sind, ihr Leben für ihn hinzugeben. And this will be the hope that will bring change to the world. Das wird die Hoffnung sein, die die Welt verändern wird. Think, my friend. Überleg, mein Freund. Here is what the Bible says. Die Bibel sagt Folgendes. Here's what the Bible says in the book of Revelation. Die Bibel sagt in der Offenbarung. They overcame by the word of the testimony and by the blood of the Lamb. Sie überwanden durch das Wort ihres Zeugnisses und durch das Blut des Lammes. That's where Christians put a stop. Und hier machen die Christen einen Punkt. That's not how they overcame. So überwanden sie nicht. Because the sentence is not finished. Der Satz ist noch nicht zu Ende. And they loved not their lives even unto death. Und sie liebten ihr Leben nicht, auch nicht bis zum Tod. And I believe, ich glaube, that Jesus is putting together an incredible army of people, dass Jesus eine gewaltige Armee von Menschen zusammenfügt, believing the blood of Jesus, die an das Blut Jesu glauben, the word of the testimony of the mouth, die das Wort des Zeugnisses in ihrem Mund haben, they don't love their own lives anymore to death, und ihr eigenes Leben nicht mehr lieben bis in den Tod. So tell me, sag mir, how many people did God allow Gideon to have